Und wenn ihr eine Gattin anstelle einer anderen eintauschen wollt und ihr der einen von ihnen einen Schinter gegeben habt, dann nehmt nichts davon zurück. Wollt ihr es, etwa durch Verleumdung und deutliche Sünde, zurücknehmen?